Erster später prüfte Gott Abraham. Er rief Abraham. Abraham antwortete, hier bin ich. Zweiter Gott sagte, nimm deinen Sohn Isaak, den du sehr liebst. Geh in das Land Moria. Dort sollst du ihn mir als Opfer geben auf einem Berg. Dritter am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er bereitete seinen Esel vor. Er nahm zwei Diener und seinen Sohn Isaak mit. Er schnitt Holz für das Feuer. Dann ging er los zu dem Ort, den Gott genannt hatte. Vierter am dritten Tag sah Abraham den Ort von Weitem. Fünfter Abraham sagte zu seinen Dienern, bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Junge gehen dorthin, um zu beten. Danach kommen wir zu euch zurück. Sechster Abraham gab Isaak das Holz für das Opfer. Er selbst nahm das Feuer und das Messer. So gingen die beiden zusammen weiter. Siebter Isaak sagte zu seinem Vater, mein Vater. Abraham antwortete, ja, mein Sohn. Isaak fragte, wir haben Feuer und Holz. Aber wo ist das Schaf für das Opfer? Achter Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird selbst für ein Schaf sorgen. Dann gingen sie beide weiter. Neunter sie kamen an den Ort, den Gott genannt hatte. Abraham baute dort einen Altar. Er legte das Holz darauf. Dann band er seinen Sohn Isaak fest. Er legte ihn oben auf das Holz auf dem Altar. Zehnter Abraham nahm das Messer in die Hand. Er wollte seinen Sohn töten, um ihn zu opfern. Elfter aber der Engel des Herrn rief vom Himmel, Abraham. Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Zwölfter der Engel sagte, tu dem Jungen nichts weh. Jetzt weiß ich, dass du Gott ehrst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu geben. 13. Abraham sah sich um. Er sah ein männliches Schaf. Es hing mit seinen Hörnern in einem Gebüsch fest. Abraham nahm das Schaf und opferte es anstelle seines Sohnes. 14. Abraham nannte diesen Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man heute noch, auf dem Berg des Herrn wird gesorgt. 15. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu. 16. Er sagte, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, du hast das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. 17. Darum werde ich dich sehr segnen. Deine Nachkommen werden so viele sein wie die Sterne am Himmel. Sie werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Sie werden ihre Feinde besiegen. 18. Alle Völker auf der Erde werden durch deine Nachkommen Segen bekommen. Das geschieht, weil du mir gehorcht hast. 19. Danach ging Abraham zurück zu seinen Dienern. Sie gingen zusammen nach Beerseba. Abraham blieb dort wohnen. 20. Später hörte Abraham eine Nachricht, deine Schwägerin Milka hat auch Kinder bekommen. Sie ist die Frau deines Bruders Nahor. 21. Die Söhne heißen Uz, Bus und Kemuel. Kemuel ist der Vater der Aramäer. 22. Weitere Söhne sind Keset, Haso, Pildasch, Yidlaf und Betuel. 23. Betuel wurde der Vater von Rebekka. Diese 8 Söhne bekam Milka mit Nahor, dem Bruder von Abraham. 24. Nahor hatte auch eine Nebenfrau namens Reuma. Sie bekam auch Kinder, Tebach, Gaham, Tahash und Macher.